kommt. Für alle, die Reinhard nicht kennen, ermutige ich, zuzuhören nochmal und sich das von gestern zu holen. Dort stellt sich Reinhard vor mit seiner Arbeit, mit seiner Familie. Das ist sehr hörenswert, also seid ermutigt, das nachzuhören. Und jetzt sind wir einfach voller Erwartung, was Gott durch dich uns lehren möchte. Und ja, dafür möchte ich einfach beten. Vater, ich danke dir, dass du dabei bist, deine Gemeinde trotz aller Widrigkeiten und Umstände zu dem zu formen und das hervorzubringen, was du dir für diese Zeit vorgenommen hast. Und ja, wir sind voller Erwartung, was du uns sagen möchtest durch Reinhard, und sagen dir von ganzem Herzen danke dafür, danke auch für die Möglichkeit, dass wir das überhaupt so tun können und dass das ja sich voll entfalten wird und seine Kraft zeigen wird. Amen. Reinhard, dann ja, wir lieben dich. Es ist so schön, dich zu sehen. Und wir haben unsere Herzen weit geöffnet. Und ich denke auch alle, die hier zuhören. Dankeschön, liebe Romy. Es ist mir so ein riesiges Vorrecht. Es ist mir so eine Freude, bei euch sein zu dürfen. Obwohl ich weit entfernt bin. Ich sitze hier in Brasilien bei mir zu Hause auf meinem Sofa. Aber dennoch bin ich bei euch in den Wohnzimmern. Ich war wirklich überrascht und erstaunt, dass die Botschaft von gestern, die wurde über 9000 Mal angehört. Also sollte es irgendwelche Probleme geben mit diesem Server, wenn du überlastet bist, einfach auf YouTube reingehen unter Jesus Crew, Jesus, C-R-E-W, Jesus Crew, Österreich, da könnt ihr dann auch, da wird es live übertragen. Viele Fragen wurden mir geschickt. Ich möchte einfach anfangen, nicht jetzt mit der Predigt fortzufahren, sondern versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich habe so viele Fragen bekommen. Zuerst einmal, solltet ihr mir ein E-Mail geschickt haben, das noch nicht beantwortet wurde, bitte verzeiht mir, bitte habt Geduld. Die letzten Monate waren so intensiv. Ich bekomme an manchen Tagen über 200 Messages mit E-Mail und Telegram und Instagram. Und es haben sich so viele Leute bekehrt in den letzten Wochen. Gestern durfte ich wieder zwei Leute taufen. Wir haben innerhalb von 10 Tagen haben wir 4 Taufen gehabt. Also wir benutzen diese technischen Möglichkeiten, das Evangelium zu predigen. Und die E-Mail, die überschwemmen mich einfach. Ich komme nicht dazu, alles so schnell zu antworten. Ich habe mir die Fragen nicht einmal noch durchgelesen. Also ich werde sie spontan einfach heraus beantworten, ohne darüber zu studieren, nachzudenken. Ich werde einige Minuten nehmen, diese Fragen zu beantworten. Und dann werde ich mit dem Wort von gestern fortfahren. Zuerst einmal wiederum herzlichen Dank an Liechtenstein, herzlichen Dank natürlich Romy und Gunther, Christiane, alle, die ihr dort seid. Mein lieber Michael, auch schön, dich zu sehen. Ein Mann, von dem ich von ganzem Herzen dankbar bin, die Arbeit, die der Michael leistet mit der Hingabe und mit der Liebe. Und die Verbindung zur Glaubenszentrum Liechtenstein ist etwas, was der Herr so wunderbar getan hat. Danke, danke, danke, lieber Michael. Dein Lohn im Himmel wird sicher groß sein. Hier einmal beginne ich mit der ersten Frage. Leider wird sehr wenig über die Wiederheirat nach Scheidungen gepredigt. Viele Antworten sind sehr radikal oder verharmlosen alles. Manche Pastoren können dir keine Antwort geben. Was würde Reinhard Hirtler antworten, wenn er mein Pastor wäre? Sehr gute Frage. Ja, was würde ich sagen, wenn ich dein Pastor wäre? Zuerst einmal, ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen. Das ist das Erste, was ich möchte, dass ihr versteht. Zweitens, ich bin aus etwas anderem Holz geschnitzt wie viele anderen Pastoren. Also bitte liebt mich so, wie ich bin, nehmt mich an, so wie ich bin und verzeiht mir, wenn meine Antwort nicht zufriedenstellend ist für euch. Drittens, ich bin auch nicht jemand, der alles wissen muss. Ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, weiß ich nicht. Viertens, ich bin absolut überzeugt vom neuen Bund. Und eines der Schlüssel im neuen Bund ist, dass der Heilige Geist die Kinder Gottes leitet. Und davon bin ich vom tiefsten Herzen überzeugt. Das heißt, ich bin absolut ein Verfechter dessen, dass die Kinder Gottes die Stimme des Heiligen Geistes hören und ihm folgen und nicht einfach der Menschenlehrung und Menschenmeinung nachfolgen. Also wenn ich dein Pastor wäre, was würde ich dir sagen? Das Erste, was ich dir sagen würde, ist, frag den Heiligen Geist, was du tun sollst und dann tu, was er dir sagt. Das ist das Erste, was ich dir sagen würde. Aber wahrscheinlich wolltest du eine andere Antwort. Wahrscheinlich möchtest du meinen Rat wissen. Meinen Rat gebe ich gerne weiter. Dir zu sagen, was du tun sollst, das werde ich nicht. Das habe ich aus Grund, diese, das lehne ich aus Grundprinzip ab, dass ich Kinder Gottes sage, was sie tun müssen. Denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, nicht irgendeines Menschen, auch nicht eines Pastors. So verstehe ich das Wort Gottes und den neuen Bund. Aber meinen Rat gebe ich dir gern. Ich bin in diesem Jahr 2020, ist es 40 Jahre, wo ich dem Herrn diene. Und wir haben Gemeinden gegründet. Und das ist die Frage, mit der ich mich seit Jahrzehnten beschäftigt habe. Ich kann mich erinnern, in den Gemeindennetzwerken, die wir in den Gemeindennetzwerken, das wir gründeten, da haben wir Stunden damit verbracht unter den Pastoren. Wirklich Stunden darüber zu diskutieren und zu debattieren und eine Lösung zu finden. Und ich habe herausgefunden, dass die größten und besten Lehrer, Bibellehrer der Welt nicht übereinstimmen auf diesen Themen. Das heißt, es gibt auch unter den besten Bibellehrern keine Einstimmung, was die Bibel wirklich darüber sagt. Und darum ist es sehr schwierig, auch etwas weiterzugeben und zu sagen, das sagt das Wort Gottes. Denn für mich, von meinem Verständnis, ist das Wort Gottes nicht klar. In dem Gemeindenetzwerk, wo ich Teil war hier in Brasilien, da gab es eine sehr starre, eine sehr sture und eine sehr harte Lehrmeinung darüber. Da wurde gelehrt, dass wenn du einmal geschieden bist und wieder heiratest, dann lebst du in Ehebruch und du musst weg und es gibt absolut keine Möglichkeit. Alles das wird gegründet auf eine einzige Aussage von Jesus. Und ich bin überzeugt, dass wir können niemals eine Doktrin aufbauen auf einen Bibelvers. Das können wir nicht. Denn wenn dieser eine Bibelvers nicht richtig verstanden wird, hast du eine Doktrin aufgebaut, wo Menschen in Gebundenheit gebracht werden und in Wirklichkeit gar keine biblische Basis dafür ist. Aber mein Verständnis ist so. Erstens, Gott hasst die Scheidung. Das ist ganz klar. Das habe ich auch den Leuten, wo ich Pastor der lokalen Gemeinde war, immer gesagt. Gott hasst die Scheidung. Das muss das Erste sein. Unsere Herzenshaltung muss sein, Scheidung ist etwas, was Gott hasst, weil die Ehe ja ein Bund ist. Aber ich verstehe ja auch, dass manchmal Scheidung geschieht. Für mich ist auch ein Unterschied, ob die Scheidung geschehen ist, wenn man bevor man Christus gekannt hat oder nachher. Für mich war das immer klar. Denn wenn ich mein Leben Jesus übergebe, dann bin ich eine neue Schöpfung. Alles wird neu. Alles fängt ganz anders an. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt für mich ist von meinem Verständnis, ich sage das sehr bewusst, mein Verständnis, ich bin mir auch bewusst, dass viele Pastoren anderer Meinung sind und das ist okay. Jeder hat das Recht, nicht der Meinung zu sein, der ich bin. Aber von meinem Verständnis her ist Ehebruch ein Grund zur Scheidung. Das ist ein Grund, den uns auch Jesus gibt und das ist ein Grund, der auch ein Grund ist zur Scheidung. Das Herz Gottes ist es nie, weil das Herz Gottes ist die Vergebung und die Wiederherstellung. Das ist auch klar. Das zeigt uns Gott durch die Bibel immer wieder hindurch. Er sagt auch, dass Israel sein eigenes Kind, seine eigene Braut gehurt hat und er immer wieder Israel vergeben hat. Also das Herz Gottes ist die Wiederherstellung. Aber es gibt eben Möglichkeiten, wo zu einer Ehe gehören immer zwei dazu. Das heißt, wenn zum Beispiel die Frau, das schreibt mir eine liebe Dame, die Dame schreibt das, wenn der Mann zum Beispiel sich entscheidet, die Ehe zu verlassen, fremd zu gehen und seine eigenen Wege zu gehen, was kann die Frau tun? Gar nichts. Und so wie ich es sehe, wenn der Bund aufgelöst wurde, wenn der Bund gebrochen wurde von dem einen Partner zum Beispiel, die andere Person ist frei, wieder zu heiraten. Also ich sehe es nicht so stark, so krass, dass es keine Wiederheirat gibt. Ich würde doch sagen, dass ich als Pastor, ich würde jeden Fall persönlich behandeln. Ich würde keine Doktrin sagen, so ist das, so muss das sein, beinhart. Sondern ich würde mit jeder persönlichen Person niedersitzen, ich würde mit dir reden, ich würde versuchen, Versöhnung zu bringen. Wenn es keine Versöhnung gibt, dann würde ich schauen, wie können wir das finden, was dem Herzen Gottes am besten gefällt und was auch etwas ist, wo auch du eine Lösung hast. Ich finde es persönlich, ich finde es traurig, wenn Menschen in das Gefängnis gesteckt werden. Wenn du einmal geschieden bist, bist du die verdammte Person, die keine Hoffnung, keine Zukunft mehr hat und niemals mehr eine Ehe führen kann. Ich sehe das nicht so krass. Ich hoffe, liebe Ruchi de Almeida, das hört sich ja portugiesisch an oder spanisch an. Ich hoffe, dass ich dir damit geholfen habe. Machen wir noch eine Frage und dann gehe ich mit dem Wort Gottes weiter. Alle Fragen werde ich bestimmt nicht beantworten können, obwohl ich jeder Session versuchen werde, etwas einzugehen. Ist jeder Mensch gerettet, erlöst, wer an Jesus glaubt, auch wenn sein Herz eher trüb ist? Oh, das sind ja viele Fragen von einer Person. Okay, wenn zum Beispiel nicht viel Liebe drin ist, erstens, wenn du Christ bist, ist die Liebe Gottes in deinem Herzen. Römer Kapitel 5, Vers 5. Ob die Liebe ausgedrückt wird oder gelebt wird, ist eine andere Sache. Aber die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in jedes Herz, jedes Gläubigen. Wenn sein Herz ummauert ist, Wenn es nicht eingleisig ist, wenn sein Glaube nur ein Lippenbekenntnis und keine persönliche Beziehung zu Jesus ist. Ich denke, kein Mensch kann diese Entscheidung treffen und sagen, du bist errettet oder du bist nicht errettet. Das kann ich mir nicht anmaßen. Denn eines Tages stehen die Menschen vor Jesus Christus als dem Richter und nicht vor mir als dem Richter. Also ich kann nicht sagen, du bist errettet, du bist nicht errettet. Ich kann nur sagen, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wir aus Glauben gerettet sind. Natürlich sehe ich, verstehe auch dich, liebe Regina. Ich verstehe, ich denke, ich kann deine Bedenken fühlen, dass Leute oft ein Gebet nachsprechen, die werden hingeleitet. Oft ist es so, dass wir ja es gerne haben, oh, 15 Leute haben sich bekehrt, sie haben mir ein Gebet nachgebetet. Und ich verstehe auch, ich denke, dass viele Menschen, die ein Gebet nachgebetet sind, nicht bekehrt sind. Das sehe ich auch so. Warum? Weil, wenn wir mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen glauben, werden wir errettet sind. Das heißt, errettet ist jeder Mensch, der wahrhaftig mit dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Wenn das ein Lippenbekenntnis ist und kein Glaube im Herzen ist, ist diese Person nicht errettet. Denn nicht der mit dem Lippen bekennt, ist errettet, sondern der mit dem Herzen glaubt und mit den Lippen bekennt, der ist errettet. Aber wir können auch nicht urteilen, wer ist errettet, wer nicht. Wir können auch nicht urteilen, wer lebt Gott wohlgefällig oder nicht. Dieses Urteil steht uns nicht zu. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wir predigen das Evangelium, wir bringen Leute zur Hingabe in Jesus Christus, wir bringen Leute dazu, das Opferwerk Jesu Christi anzunehmen, aber am Ende des Tages gibt niemand Rechenschaft vor Menschen, sondern jeder gibt Rechenschaft vor Jesus Christus ab. Gibt es nur den Himmel oder auch eine Zwischenreiche? Mein Haus hat viele Wohnungen. Keine Ahnung, da musst du Leute fragen, die sich besser auskennen als ich. Also ich weiß, es gibt den Himmel, ich weiß, es gibt die Hölle. Ob es dazwischen noch was drin es gibt, das kann ich dir leider nicht weiterhelfen, liebe Regina. Studier doch das Wort Gottes und bitte den Heiligen Geist, dir zu sagen. Und wenn du draufkommst, dann sag's mir, schick mir ein Mail. Kann der Segen, der einmal da war, über einem Land zum Beispiel auch wieder weggenommen werden? Oder über einen Menschen? Ah, sehr gute Frage. Schau, der Segen über einem Land, da ist jetzt nach meinem Verständnis, gibt es sehr viele Theologien, die ich nicht vom Wort Gottes her so sehen kann. Ich kann es nicht sehen und wir werden dieses Seminar, ich werde viel auch lernen, wie wir beten im neuen Bund. Ich werde darüber lernen, denn es ist etwas, was ich immer wieder merke, dass wir haben viele Muster aus dem alten Bund übernommen und wenden sie auf unser Land an. Und das ist nach meinem Verständnis nicht korrekt und das geht auch nicht gut. Was bedeutet es, ein Segen über einem Land? Was bedeutet es, kann der Segen weggenommen werden? Gott kann einem Christen den Segen nicht wegnehmen. Es ist nicht nur, er wird das nicht tun, er kann es nicht tun. Wenn Gott einem Christen den Segen wegnimmt, dann ist Gott ein Lügner und Gott kann nicht lügen, dann wäre er nicht mehr Gott. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segnungen in der Himmelswelt und er hat uns versetzt in diese himmlischen Welten mit Jesus Christus. All das ist geschehen durch einen Bund, den Gott mit seinem Sohn Jesus Christus geschlossen hat und er hat mich da eingeschlossen. Oh, wenn wir nur verstehen könnten, was im Kreuz geschehen ist. Wenn wir Christen nur ergreifen könnten mit unserem ganzen Herzen, was tatsächlich im Kreuz geschehen ist. Gott wird seinen Segen niemals mehr wegnehmen, denn er hat mich in Christus hineingesetzt. Die Frage, kann ich jetzt weniger leben von dem, was Gott mir gegeben hat? Natürlich! Was ich erlebe und was Gott mir gegeben hat, sind zwei verschiedene Dinge. Gott ändert seine Meinung nicht. 4. Mose 23 sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt und auch nicht ein Mensch, dass er seine Meinung ändert. Hat er es gesagt und wird er es nicht tun? Hat er es versprochen und wird er es nicht ausführen? Die Religion, die hat Gott in ein Licht gestellt, der ein Gott ist, der immer wieder seine Meinung ändert, der straft, der züchtigt, der alles Mögliche tut. Gott wird Dinge in die Schuhe gestoben, mit denen Gott nichts zu tun hat. Und das macht mein Herz so traurig, denn Gott ist gut, Gott ist lieb, Gott ist vollkommen, Gott ist perfekt. Und leider Gottes haben wir oft dieses Bild, er segnet mich, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt nimmt er den Segen wieder weg. Nein, das tut Gott nicht. Kann ich weniger leben von dem, was Gott gegeben hat? Ja, aber das hat nichts mit Gott zu tun, das hat alles nur mit mir zu tun. Und weiter fragt sie mal, die letzte Frage. Wenn nur eine Frage zugelassen ist, dann bitte die letzte Antwort. Ah, okay, habe ich schon beantwortet. Okay, liebe Regine, ich hoffe, ich habe dir geholfen. Wir werden weitere Fragen beantworten in jeder Session. Jetzt machen wir weiter. Nur noch ganz kurz. Ich habe hier mir aufgeschrieben, falls wir werden nicht jedes Mal reden über das, was wir in Brasilien tun. Das haben wir in der ersten Session gemacht. Aber immer wieder wird gefragt über unsere Arbeit. Schau her. Hier blende ich kurz ein. Ihr könnt euch das aufschreiben. BrazilianKidsCare.org. Wenn ihr auf diese Webseite geht, dann könnt ihr unseren Rundbrief abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und dann werdet ihr einmal im Monat informiert, was wir in Brasilien tun. So, das war's. Machen wir weiter, die Erzfeinde des Glaubens. Zuerst einmal, ich bin dankbar, dass ich euch hier dienen darf. Ich wäre ja so gern bei euch gewesen, wenn ich diese Sesseln so sehe, wenn ich Romy sehe und die Christiane und alle euch lieben und den Michael. Mein Herz, es ist sehr schwer, meine Emotionen zu halten. Denn diese Verbindung, die es zwischen uns und euch gibt, die ist etwas, was göttlich ist, ist etwas, was herrlich ist, ist etwas, was ich mir eigentlich nie gedacht hätte, dass es je so kommen wird. Das war wirklich etwas von Gott hergeführtes. Ich kann mich erinnern, als vor mehr als 20 Jahren, na etwa 30 Jahren, als vor etwa 30 Jahren ein anerkannter Prophet aus Europa, der mich noch nie gesehen hat, der damals prophezeite, dass der Herr mich verwenden wird, um einen ganz großen Einfluss auf Deutschland zu haben. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich etwas je in Deutschland tun werde. Eigentlich habe ich nie daran gedacht. Und wenn ich heute sehe, was Gott getan hat, wie Gott diese Verheißung erfüllt hat, dann ist mein Herz dankbar. Mein Herz schlägt immer so für den deutschsprachigen Raum. Es ist schwer wirklich zu erklären. Und Leute sagen ja, warum bist du dann in Brasilien, wenn dein Herz so für den deutschsprachigen Raum schlägt? Ich bin hier in Brasilien, weil Gott gesagt hat, geh nach Brasilien. Nicht, weil ich eines Tages gesagt habe, oh, ich möchte weg von da, wo ich lebe, sondern ich habe dem Ruf Gottes gehorcht und wir sind hier und wir tun hier, was der für uns vorbereitet hat. Aber mein Herz schlägt so sehr für Deutschland und es ist mir so ein Anliegen, dass auch das deutschsprachige Volk diese Güte und Liebe Gottes erlebt und das erfüllt, wozu Gott uns berufen hat. Und gestern haben wir gesprochen über die Erzfeinde des Glaubens. Ich habe gesagt, es sind zwei Erzfeinde des Glaubens. Diese zwei sind Zwillingsbrüder. Wo der eine auftritt, tritt in der Regel auch der zweite auf. Und wir werden heute über den zweiten reden. Der erste ist Furcht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt es euch nachansehen. Es ist alles bereits online gestellt auf YouTube und ich glaube auch am Server von Glaubenszentrum Christensein. Der erste Erzfeind ist Furcht. Furcht müssen wir in unserem Leben lernen, nicht anzunehmen. Wir müssen lernen, ich habe das genau erklärt, wie wir die Furcht abwenden und wie wir dahin kommen, dass wir nicht aus Furcht, sondern aus Glauben leben. Das Leben aus Glauben ist ein Schlüssel, um das zu erleben, was Gott für uns bereits gegeben hat. Und wisst ihr, meine liebe Frau hat einmal etwas zu mir gesagt. Wir haben geredet über die Muskel des Glaubens. Ich habe bei uns auf unserer Bibelschule hier in Brasilien, da war mein Lehrfach, war Glauben. Und ich hatte dann immer über den Glauben gelehrt. Und da habe ich auch über die Muskel des Glaubens gelehrt, wie wir die Muskel des Glaubens so aufbauen. Und meine Frau liebt Männer mit großen Muskeln. Und da hat sie eben nicht den geheiratet, der diese Muskeln hat, die sie so gerne hat. Aber wenn meine Frau große Muskeln sieht, das ist etwas, was ihr einfach gut gefällt. Und da hatten wir so eine Begegnung mit dem Weltmeister von UFC-Fighting, so von diesem Mixed Martial Arts Fighting. Der Mann kam in meinen Gottesdienst und der Herr gab mir ein prophetisches Wort für ihn. Und ich wusste nicht, wer er war. Ich befasse mich ja nicht mit diesen Dingen. Meine Söhne kannten ihn schon. Und dann hat er uns nächsten Tag eingeladen, einen Tag mit uns zu verbringen. Und als wir einen Tag in seinem Studio verbrachten dort, wir plauderten mit ihm, da waren viele Fernsehkameras, da waren alle möglichen Werbeaufnahmen. Und dann sagte er, okay, Pastor Reinhard, ich muss jetzt trainieren gehen. Und er zog sein T-Shirt aus und zog seine Trainingskleider an. Und als meine Frau dieses Muskelpaket sagte, dann sagte die liebe Debbie, wow, hast du das gesehen? Und ich habe gesagt, nein, ich will das auch gar nicht sehen. Wisst ihr, war so richtig lieb. Der Mann, meine liebe Frau, die schaut auf diesen Mann mit diesen gewaltigen Muskeln und da ist der eigene Mann, der das nicht hat. Und ich habe damals zu ihr gesagt, meine Liebling, hör zu, ich werde schauen, ob ich vielleicht ein Bild finden kann von diesem Muskelmann, dann könnte ich es euch sogar einblenden. Ein Mann, der wirklich ein Ausdruck ist, auch ein Christ. Auf jeden Fall, ich habe zu Debbie gesagt, nein, Liebling, aber ich verspreche dir eins, ich werde auch eines Tages solche Muskeln haben. Das war vor einigen Jahren hier in Brasilien. Nächsten Tag im Hotel bin ich sehr früh aufgestanden und ich bin dann sofort hineingegangen, bin früh aufgestanden, bin sofort in das Fitnessstudio des Hotels gegangen. Und ich ging ins Fitnessstudio Hotels und ich dachte mir nur, ich möchte gerne Debbie sehen, dass wenn ich mein T-Shirt ausziehe, dass sie auch sagt, wow! Und als ich im Fitnessstudio da lag und ich legte mich auf die Bank und ich gab ganz viel Gewicht drauf und ich habe dann gegen dieses Gewicht gedrückt und es hat alles so wehgetan, alles so geschmerzt. Und ich ließ das Fitnessstudio dort liegen und ging ins Restaurant des Hotels und habe gefrühstückt. Und darum, wenn ich mein T-Shirt ausziehe, sagt die liebe Debbie nicht, oh, leider Gottes. Aber als ich bei diesem Seminar auf unserer Bibelschule über Glauben gelehrt habe, da hat Debbie etwas ganz, ganz Liebes gesagt. Sie hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, Liebling, wenn ich unter deine Rüstung des Glaubens schaue, unter deine Rüstung des geistigen Kampfes schaue, wie sagt man, die Waffenrüstung auf Deutsch, genau. Ich predige kaum mehr auf Deutsch, ich muss mich wieder ins Deutsche hineingeben. Sie hat gesagt, Reinhard, wenn ich unter deine Waffenrüstung schaue und wenn ich deine Muskeln des Glaubens sehe, dann sage ich auch, wow, welche Muskel. Und wisst ihr, wir müssen lernen. Wir können im Glauben nicht wachsen, wenn wir nicht im Glauben leben. Die Muskeln des Glaubens, die wachsen nur, wenn man in den schwierigen Zeiten, in den Zeiten des Drucks und Widerstand, diese Muskel verwendet und gegen diesen Widerstand drückt, um eben im Glauben zu leben. Genauso wie die natürlichen Muskeln nur wachsen, wenn das Gewicht auf dich kommt und nicht sagst, ah, das ist mir zu schwer, ich gehe ins Restaurant essen, sondern wenn du sagst, ich drücke gegen diesen Widerstand, ich stehe fest und ich werde diese Muskel verwenden. Und genauso ist es auch. Glauben wächst durch die Zeiten, wo es schwierig ist, wenn wir sagen, ich werde mein Leben aus Glauben leben, so wie Gott es verheißen hat und wie Gott es uns auch gesagt hat, dass wir es tun sollen. Also der erste Erzfeind ist Furcht, der zweite Erzfeind, der Zwillingsbruder der Furcht ist Zweifel. Wenn wir unser Herz für Zweifel öffnen, dann werden wir niemals im wirklichen biblischen Glauben leben. Das wird nicht möglich sein, denn Zweifel und Glauben, die gehen nicht miteinander. Jesus lehrt das. Das Wort Gottes zeigt das ganz klar. Und ich habe einen Traum gehört von einem Mann, der ganz in der Nähe gewohnt hat, von wo wir, der immer noch da wohnt, wo wir viele Jahre gewohnt haben, fast 10 Jahre in Amerika, in Moravian Falls. Dieser Mann ist ein ganz außergewöhnlicher Prophet. Er heißt Bobby Connors. Und Bobby Connors ist ein Mann, der gewaltige Erlebnisse hat mit Gott, der übernatürliche Erlebnisse hat, der wirklich im ganz gewaltigen prophetischen lebt. Und ich bekam ein E-Mail und Bobby hat folgenden Traum gehabt. Das war vor einigen Jahren. Er sagte, in diesem Traum sah er eine kleine weiße Wolke. Eine ganz, ganz kleine Wolke. Und in dieser kleinen Wolke, das sagte Jesus in dem Traum. Und ich werde euch das genau vorlesen, so wie Bobby es geschrieben hat. Und er sagte Jesus sagte zu Bobby, warne meine Leute, diese gefährliche, tobende Wolke zu vermeiden. Und Bobby sagte, ich war völlig schockiert, vom starken Ausdruck der Stimme Jesus. Und Bobby sagte, ich habe Jesus gefragt, wie kann so eine kleine Wolke so gefährlich sein? Die schaute ganz harmlos aus. Und Jesus antwortete, hört auf diesen Satz bitte. Und Jesus antwortete, diese Wolke hat das Potenzial, alles zu zerstören und zu stehlen, was ich als geistlichen Segen und meinen Kindern gegeben habe. Diese Wolke hat das Potenzial, alles zu zerstören und zu stehlen, was ich als geistlichen Segen meinen Kindern gegeben habe. Und Bobby schreibt weiter. Er sagt, ich habe sofort den Herrn gefragt, Herr, was ist diese Wolke? Und der Herr sagte, es ist die Wolke des Zweifels. Und dann sagt Bobby, das, was für mich so unwesentlich ausgeschaut hat, diese kleine weiße Wolke, war mir plötzlich bewusst, ist eine der größten Gefahren im Leben der Kinder Gottes. Diese kleine unscheinbare Wolke, der Zweifel, ist ein Erzfeind des Glaubens. Er hat das Potenzial, dir all das zu stehlen, was Jesus für dich am Kreuz erwirkt hat. Freunde, ich werde die nächsten Sessions heute Abend und morgen und Dienst und Mittwoch auch, Nachmittag und Abend, ich werde viel lernen über den neuen Bund, wie wir ihn praktisch anwenden und wie wir auch beten im neuen Bund. Aber wisst ihr, ich habe ein Erlebnis, welches mein Leben so stark verändert hat, dass es mir egal ist, ob die gesamte Welt mir Widerstand gibt und mir nicht zustimmt. Es ist mir wirklich so egal geworden, weil ich hatte ein Erlebnis einer Nacht, wo Gott mich aufwachte Viele von euch haben das bestimmt gehört. Gott mich aufweckte und wo Gott zu mir so gesprochen hat, es war eine manifeste Gegenwart in dem Raum, die ich nur wenige Male in meinem ganzen Leben erlebt habe. Es war die Stimme Gottes so real, es war fast hörbar. Es gibt so ein Zwischending, ich kann es schwer mit menschlichen Worten beschreiben, aber es gibt so ein Zwischending zwischen hörbarer Stimme Gottes und fast hörbarer Stimme Gottes. Die hörbare Stimme Gottes habe ich nur einmal in meinem Leben gehört. Aber die fast hörbare, so fast, du hörst, aber doch nicht ganz hörst. Aber so real. Und da hat Gott zu mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Reinhard, eines der größten Traurigkeiten meines Herzens ist es, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben. Und ich konnte nichts anfangen damit. Ich habe gesagt, Vater, was ist das nehmende Glauben? Ich lese das nicht in der Bibel. Ich kann nichts damit anfangen. Und Gott sagte zu mir, Reinhard, nehmender Glauben ist, wenn meine Kinder nicht nehmen, was mein Sohn am Kreuz bereits für sie erwirkt hat, wofür er bezahlt hat. Und ich sagte, Herr, wie macht der nehmende Glaube? Wie sieht der aus? Erklär mir das. Und der Gott hat zu mir gesagt, erstens, er hört auf zu bitten dafür, für das, was ich gegeben habe. Er hört auf zu bitten für Dinge, die ich bereits gegeben habe, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Zweitens, er sagt ständig Danke. Ständig Danke, Danke, Danke für das, was bereits geschehen ist. Drittens, er glaubt einfach, dass das, was ich bereits gegeben habe, habe ich gegeben. Und viertens, er handelt danach. Und plötzlich war das für mich sehr einleuchtend. Es war für mich klar, wenn ich dir was gebe, dann bittest du nicht mehr. Sagst du Danke, hörst auf zu bitten, sagst Danke, du glaubst und du handelst. Aber dann, ich spürte den Schmerz Gottes so stark. Es war vor Jahren und bis heute spüre ich diesen Schmerz Gottes so stark. Und ich spürte diesen tiefen Schmerz im Herzen Gottes. Als er gesagt hat, Reinhard, einer der größten Schmerzen meines Herzens ist es, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben. Dann stellte ich Gott folgende Frage. Ich sage, aber Herr, warum ist das einer deiner größten Herzensschmerzen? Und was Gott sagte zu mir, das klingt für viele Leute vielleicht absurd, aber für mich war es so tief und lebensverändernd, dass ich einfach nicht mehr zurück kann. Ich kann einfach nicht mehr. Und Gott sagte zu mir an diesem Abend, in dieser Nacht, es war eine ganze Nacht, wo ich so diese Begegnung mit Gott hatte. Und Gott sagte zu mir, Reinhard, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben und nicht das nehmen, wofür Christus bereits am Kreuz bezahlt hat, dann ist das so, als ob sie hingehen zum Kreuz, wo mein Sohn hängt, als ob sie ihm ins Gesicht spucken und ihm eine Ohrfeige geben und sagen, ich nehme an, wofür du für mich bezahlt hast, weil ich glaube das nicht. Plötzlich, das war für mich so ein Erwachen. Ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geheult, so geheult. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie in meinem eigenen Leben, weil ich nicht verstanden habe, was das Kreuz wirklich bedeutet, weil ich nicht immer verstanden habe, was wirklich geschehen ist durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Ich habe gesehen, wie oft ich in meinem eigenen Leben diese Ohrfeige Jesus gegeben habe. Und ich habe gesagt, Vater, nie wieder will ich das tun. Nie wieder. Hilf mir, mein ganzes Leben aus diesem glaubenden Leben an das vollbrachte Werk des Kreuzes zu leben. Und das war für mich so ein einschneidendes, tiefgründiges Erlebnis. Und ich habe mich fest entschlossen, ein Leben zu leben, alles zu nehmen, was das Kreuz für mich hat. Und niemals zurückgehen und niemals loszulassen. Zwei Dinge hindern uns daran, in diesem wirklichen Glauben zu leben. Die zwei Dinge. Erstens Furcht, zweitens Zweifel. Zweifel raubt uns das, was uns bereits gehört. Zweifel raubt uns das, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Der Jakobusbrief sagt etwas sehr, sehr Interessantes und sehr Starkes. Er spricht davon, dass jemand Weisheit mangelt, er soll Gott um Weisheit bitten. Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Der Zusammenhang ist nicht Weisheit, um zu wissen, welche Entscheidungen zu treffen muss. Obwohl viele Leute das so sagen und annehmen. Das ist bestimmt okay. Aber der Zusammenhang ist, Weisheit zu haben, um uns zu freuen können in Trübsalen. Das ist der Zusammenhang. Keiner freut sich, wenn es drunter und drüber geht. Das geht gegen unsere menschliche Natur. Und darum sagt der Apostel Jakobus, Ihr braucht Weisheit, damit ihr euch in Trübsal wirklich freuen könnt. Bittet doch um diese Weisheit. Aber er sagt etwas sehr Interessantes, nämlich im Vers 6. Er sagt Folgendes. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, und ich lese aus der Schlachterbibel, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben ist, hin und her geworfen. Schau, was Jakobus hier sagt. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird, denn ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen. Das sind starke Worte. Ich bin froh, dass das nicht meine Worte sind, sondern die Worte aus der Bibel. Denn das sind starke Worte. Moment, Reinhard. Wenn ich nur ein klein wenig Zweifel in meinem Herzen habe, dann gibt Gott mir nichts mehr. Diese Frage wurde mir immer wieder von Menschen gestellt. Reinhard, du sagst, Gott ist Liebe. Du sagst, Gott versteht unsere Schwachheiten. Reinhard, du predigst davon, wie gütig Gott ist, wie gut Gott ist und wie er mich versteht in allen meinen schwierigen Situationen. Und jetzt präsentierst du Gott als jemand, der so hartherzig ist. Du präsentierst Gott als jemand, der, sobald ein kleiner Funken Zweifel in meinem Herzen ist, Gott mir nichts mehr gibt. Pass auf, die Bibel sagt niemals, dass Gott nichts gibt, wenn man Zweifel im Herzen hat. Das Wort gibt steht hier nicht drinnen. Was hier steht ist, dieser Mensch denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen wird. Es ist ein Unterschied, ob ich dir was gebe oder ob du es empfängst. Ich bin der Geber, du bist der Empfänger. Ich kann dir 100.000 Euro auf dein Konto überweisen. Du kannst nicht daran glauben, du kannst nie auf die Bank gehen, es abzuholen, du kannst es nicht in Empfang nehmen. Ich kann dir ein Paket in dein Haus schicken mit 10 Goldbarren. Ob du das in Empfang nimmst oder nicht, hat nichts damit mir zu tun, ob ich es dir gegeben habe oder nicht. Und wir interpretieren oft Dinge falsch in die Bibel hinein, weil wir die Bibel nicht lesen durch die Brillen des verbrachten Werkes des Kreuzes. Ich habe für mich eine Grundsatzentscheidung getroffen vor vielen, vielen Jahren, vor langer Zeit. Und das ist die Grundsatzentscheidung. Wenn etwas im Wort Gottes steht, das nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi hineinpasst, dann lasse ich es stehen. Dann sage ich einfach, ich verstehe das nicht. Es kann das nicht bedeuten, was es offensichtlich bedeuten zu scheint. Das kann es nicht sein, denn dann geht es gegen das vollbrachte Werk des Kreuzes. Christus ist der Schlüssel zum Verständnis des Werks des Wortes Gottes. Das muss uns klar sein. Er ist das lebendig gemachte Wort. Und hier sagt das Wort Gottes nicht, dass Gott uns nicht etwas gibt. Wir können es nicht mehr empfangen. Im Originalgriechischen, wenn wir das durchschauen und schauen, wenn Gott redet von empfangen, dann spricht es nicht davon, dass wir diese Haltung haben. Okay, ich öffne meine Hände und ich empfange. Ich habe diesen Test, ich weiß nicht wie viele zig Male gemacht, in vielen Ländern dieser Welt. Ich habe eine Banknote genommen, was weiß ich, 20 Euro zum Beispiel. Und ich habe in Versammlungen, wo ich gepredigt habe, oft vor hunderten Leuten, tausenden Leuten, habe ich gesagt, schau her, komm jetzt irgendwann jemand hier nach vorne. Es kommt jemand nach vorne und ich sage Folgendes. Ich bin Gott und ich gebe dir diese 20 Euro. Die Bedingung ist, dass du eine Glaubenshaltung und eine Haltung des Empfangen hast. Wie machst du das? Zeig mir das mit deiner Körperhaltung. Fast ausnahmslos kommen die Leute so nach vor. Sie stehen mit geöffneten Händen. Ich empfange, ich empfange, ich bin hier zu empfangen. Ich glaube, ich empfange. Wisst ihr, das ist aber nicht das, was die Bibel und Empfangen redet. Wenn die Bibel von Empfangen redet, dann sagt sie nicht, halte deine Hände auf und Gott legt etwas hinein. Das ist nicht das Wort von Empfangen. Das griechische Wort ist immer in der aktiven Handlung geschrieben und es bedeutet, etwas zu ergreifen. Hier ist Gott, der gibt dir was. Du stehst nicht so hier und wartest, bis in deine Hand fällt. Gott gibt es dir, du ergreifst es und nimmst es. Das ist die Bedeutung von Empfangen im Neuen Testament. Und der Apostel Jakobus schreibt Folgendes, wenn wir Zweifel haben im Herzen, solch ein Mensch soll nicht denken, er kann was empfangen. Warum? Weil der Zweifel hindert uns daran, das zu ergreifen, was Gott hat. Empfangen ist nicht passiv, empfangen ist zu nehmen, zu ergreifen, festzuhalten und nicht loszulassen. Das meint die Bibel unter Empfangen. Und wenn wir Zweifel in unserem Herzen haben, dann ist das ein Erzfeind des Glaubens. Und wenn wir nicht im Glauben leben, können wir nicht ergreifen, nicht nehmen. Das, was bereits uns gehört. Ich möchte euch einfach, zuerst einmal habe ich euch klar gezeigt, wie gefährlich der Zweifel ist. Solch ein Mensch denke nicht, dass er was empfangen wird. Wir können das nicht empfangen, was uns gehört, wenn wir unser Herz für Zweifel öffnen. Jetzt möchte ich euch einfach ganz einfache, praktische Schritte mitgeben. Das ist etwas, das Debbie mich so wunderbar gelehrt hat, ganz am Anfang, als wir geheiratet haben. vor 34 Jahren hat Debbie immer gesagt, mein Liebling, du musst die Leute sagen, wie sie das annehmen können, wie sie das anwenden können. Was machen sie jetzt, wenn sie von deiner tollen Predigt nach Hause gehen? Und da habe ich gelernt, den Leuten praktische Schritte zu geben, wie können wir das anwenden in unserem Leben. Erstens, wie können wir mit Zweifel umgehen? Er ist ja ein Erzfeind des Glaubens, der Zwillingbruder der Furcht. Furcht haben wir schon gestern gesprochen. Erstens, wir müssen allen Zweifel in unserem Leben absagen. Wisst ihr, Christen haben alles Mögliche gelehrt bekommen. Es gibt viele Lehren, die davon reden, dass wir müssen dem absagen und jenem absagen und der Vergangenheit absagen und Sünden der Väter absagen und graben in der Vergangenheit. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich denke, der neue Bund ist ein komplettes, verbrachtes Werk. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesu Christi und ich brauche nicht dem absagen, was mein Urgroßvater gemacht hat. Das hat nichts mit mir zu tun. In Christus hat alles neu begonnen. So sehe ich das Wort Gottes und so verstehe ich auch den neuen Bund. Aber was ich absagen muss, ist Dinge, die in meinem Leben noch Teil sein. Zweifel schleicht sich ganz leicht und ganz, ganz, ganz subtil in unser Herz ein. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich treffe diese Entscheidung immer noch. Ich bin der Meinung, es ist eine Entscheidung, die wir einmal treffen müssen und immer wieder treffen müssen. Ich kann mich erinnern, als ich eines Tages aufgestanden bin, ich bin auf meine Füße gesprungen und ich habe Folgendes gesagt. Ich sage jedem Zweifel in meinem Leben ab. Ich entscheide mich heute, Zweifel, du hast in meinem Leben nichts mehr zu tun. Du bist nicht Teil von meinem Leben, ich akzeptiere dich nicht, ich will dich nicht und du bist nicht mehr Teil von mir. Also diese bewusste Absagen dem Zweifel ist der erste Schritt, den wir tun müssen. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute, wenn diese Predigt vorbei ist, wenn du dein Fernsehgerät abschaltest, triff diese Entscheidung, mach das klar, steh auf deine Füße oder knie dich hin oder was immer du auch tun möchtest, aber steh doch auf innerlich, steh innerlich auf und mach diese Entscheidung, sprich es aus. Sprich aus, ich sage Zweifel in meinem Leben ab. Zweifel, hör mir gut zu, du bist nicht Teil meines Lebens, du bist in meinem Herzen nicht akzeptiert, du bist nicht toleriert, ich sage dir ab. Es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen und auch aussprechen. Ich habe das gemacht und ich mache das auch immer wieder. Schau, was Jesus selbst sagt in Markus Kapitel 11, Vers 23. Er sagt hier Folgendes. Er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, auch geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was er sagt. Das heißt, wir müssen glauben und nicht zweifeln. Glauben und Zweifel, die vertragen sich nicht im selben Herz, weil sie Erzfeinde sind. Viele Leute versuchen zu glauben, aber haben niemals im Zweifel abgesagt. Viele Leute versuchen, strengen sich an, ein Leben des Glaubens zu leben, aber tun nichts gegen die Erzfeinde des Glaubens. Und dann stehen sie in diesem ständigen Zwiespalt, in diesem ständigen Kampf. Auf der einen Seite versuchen sie zu glauben, auf der anderen Seite sind sie nicht ganz beinhart und radikal gegen den Erzfeind des Glaubens. Ein Feind ist ein Feind, der hat in meinem Leben nichts verloren. Darum, ich habe diese Entscheidung getroffen, den Zweifel abzusagen und das mache ich immer wieder. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich aufgestanden bin, wenn ich gemerkt habe, Zweifel versucht sich einzuschleichen in mein Herz, dass ich gesagt habe, nein, die habe ich abgesagt und diese Entscheidung steht heute noch. Und diese Entscheidung bleibt fest, du bist nicht Teil meines Lebens. Zweitens, wir müssen entschlossen sein, alles zu glauben, was Gott uns verheißen hat. Es ist ein Entschluss, wenn Gott es gesagt hat, hat Gott es gesagt. Ich kann mich erinnern, ich glaube 20, vielleicht 21 Jahre alt. Ich war ein junger Mann und ich kaufte mir damals ein großes Poster, so ein riesengroßes, grellgelbes Poster. Also ganz groß und ganz knallgrellgelb. Und da schrieb ich mit großen schwarzen, so mit einem schwarzen Stift drauf. Da habe ich ihn aufgeschrieben. Gott hat es gesagt, ich glaube es und das ist fest. 3 Punkte. Gott hat es gesagt, ich glaube es, es steht fest. Und das habe ich mir über mein Bett gehängt. Und über mein Bett, jedes Mal, wenn ich reinkam in mein Zimmer, da stand dieses große Plakat, stand hier. Gott hat es gesagt, ich glaube es, es steht fest. Fertig, aus, Schlusspunkt. Ich habe mich entschieden, das war vor etwa 40 Jahren, ich habe mich entschieden, ich werde glauben, was Gott gesagt hat. Wenn es Gott gesagt hat, hat es Gott gesagt. Wisst ihr, ich sehe ja auch mein eigenes Leben und ich sehe, wie immer wieder diese Gefahr ist, eine so große Gefahr, dass wir versuchen, das Wort Gottes unseren Erlebnissen anzupassen. Das ist natürlich das Schöne. Ich möchte etwas sagen und ich hoffe nicht, dass ich euch damit verletze, sondern ein bisschen vielleicht aufwache. Aber eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, meine Kinder müssen aufhören, Unglauben in ihrem Herzen zu trösten und müssen beginnen, Unglauben in ihrem Herzen zu konfrontieren. Harte Aussage, ja? Hör zu. Es ist viel leichter, den Unglauben des Herzens zu trösten durch eine Theologie oder eine Lehrmeinung, wo wir dann das untermauern können, was wir erlebt haben, anstatt den Unglauben in unserem Herzen zu konfrontieren. Und ich habe in meinem eigenen Leben eine Entscheidung getroffen. Wenn Unglaube in meinem Herzen ist, werde ich ihn konfrontieren. Die Bibel sagt im Hebräer 3, Vers 12, habt Acht, dass nicht in irgendjemand von euch ein verkehrtes Herz des Unglaubens ist. Im Originalen kann das Wort verkehrt pervers heißen. Gott nennt ein Herz des Unglaubens eine Perversität. Und ich habe mich entschieden, ich werde Unglauben immer in meinem eigenen Herzen konfrontieren. Und ich habe mich entschieden, ich werde nicht versuchen, diese Entscheidung habe ich getroffen, da war ich ganz Anfang 20er, also ich war kurz nach 20, habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Herr, wenn dein Wort und meine Erlebnisse nicht übereinstimmen, ich werde niemals versuchen, dein Wort so anzupassen und interpretieren und auszulegen, damit es in meine Erlebnisse passt. Ich werde immer die Entscheidung treffen, meine Erlebnisse müssen sich ändern, meine Umstände müssen sich ändern. Ich habe Mitgefühl mit Leuten, ich verstehe viele Dinge. Ich habe selbst viele Dinge in meinem Leben durchgelebt, viele schwierige Zeiten. Aber das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich getroffen habe. Das Wort Gottes kann sich nicht, darf sich nicht ändern, damit es hineinpasst in das, was ich erlebe. Sondern was ich erlebe, muss hineinpassen in dem, was das Wort Gottes sagt. Also wir müssen uns entscheiden, wenn Gott es gesagt hat, das ist das, was wir glauben. Drittens. Wir müssen entschlossen sein, und das hört sich ähnlich an. Der zweite Punkt ist aber doch ganz anders. Wir müssen entschlossen sein, alles zu glauben, was das vollbrachte Werk des Kreuzes uns bereits gegeben hat. Es gibt Dinge, die gehören uns. Und wir müssen entschlossen sein, wenn Gott es gesagt hat, hat Gott es gesagt. Wenn Gott es mir gegeben hat, hat er es mir gegeben. Ich habe hier in Brasilien die letzten 3 Wochen habe ich eine Serie gelehrt, leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Eine Serie gelehrt, die ich heute Abend beenden werde, die heißt Fasten und Beten im Licht des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Ich glaube, es war eine Serie von 17 oder 18 Stunden, nur zu lehren, wie wir beten im Licht des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und ich habe so viele Feedbacks bekommen. Ich habe ein Team von 6 Leuten, die sich um meine sozialen Medien, eigentlich nur mein Instagram kümmern. Und die kommen nicht mehr hinten nach, die Messages zu beantworten. Es kommen nicht mehr nach. Zeugnisse, Überzeugnisse, Überzeugnisse, Überzeugnisse. Unbeschreiblich. Wunder über Wunder über Wunder über Wunder. Leute, es war eine Person, die hat das im Krankenhaus gehört, hat das angenommen. Die war sogar in der Intensivstation. Es war ein Bekannter drin, der hat das gespielt, das Handy dort laufen lassen. Am selben Tag ging diese Person nicht nur aus der Intensivstation, sondern hat das Krankenhaus geheilt verlassen. Wunder über Wunder über Wunder. Zeugnisse über Zeugnisse über Zeugnisse. Heilungen über Heilungen über Heilungen. Eine Frau hat mir ein Zeugnis, die hat mir das geschrieben. Die hat gesagt, ich habe jahrelang gelitten. Es war eine Dame aus Kanada. Ich habe jahrelang gelitten. Nach der Geburt meines dritten Kindes, sie ist eine junge Dame noch, nach der Geburt meines dritten Kindes war mein gesamter Hormonhaushalt durcheinander. Meine Schilddrüsen haben nicht mehr funktioniert. Ich musste ständig schwere Medikamente einnehmen. Sie hat gesagt, Reinhard, ich habe das angewendet, was du mir gelehrt hast. Ich habe aufgehört, Gott zu bitten, mich zu heilen. Und als ich mein Herz überzeugt hat, nach 2 Wochen, sie hat gesagt, ich glaube, es waren 2 Wochen, da konnte ich alle Medikamente wegwerfen. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt, noch nie so wohl gefühlt, noch nie so glücklich gefühlt. Es geht mir so gut. Freunde, wir haben so viel religiösen Mist in uns hineingestopft bekommen über Jahrzehnte Christenleben. Das sage ich nicht kritisch, das sage ich einfach als etwas, was leider geschehen ist. Weil wir haben das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht verstanden. Wir müssen eine Entscheidung treffen, was Gott gegeben hat, das nehme ich an. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann wird sich immer Zweifel in unser Herz einschleichen. Diese Entscheidung zu treffen, nicht nur dem Zweifel absagen, nicht nur zu glauben, dass was Gott gesagt hat, das ist wahr, das glaube ich, sondern auch das, was das vollbrachte Werk des Kreuzes erwirkt hat, das nehme ich an. Egal, was es bedeutet, egal, wie schwierig der Prozess ist, das anzunehmen. Wenn wir diese Entscheidung in unserem Herzen treffen, dann wird Zweifel keinen Platz mehr haben in unserem Herzen. Schau, die Bibel sagt im 2. Korinther 1, Vers 20, ein Bibelvers, den ich liebe seit meiner Kindheit. Seitdem ich ein Kind war, war das ein Vers, der mich immer wieder durch mein Leben geführt hat. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Schau mal, nimm diesen einen Vers mal ganz kurz her. Erstens, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Wie viele? So viele es gibt. Tausende. Ein Mann hat sich die Aufgabe gemacht, die Verheißungen Gottes im Leben durchzustudieren. Ein Professor aus Kanada. Der hat 1,5 Jahre genommen, um die Bibel ganz langsam durchzuackern und alle Verheißungen zu finden. Ich habe jetzt die Zahl vergessen. Ich glaube, 7438, glaube ich, hat er gezählt. Oder 7478, irgend sowas. Über 7000 Verheißungen hat er mal im Wort Gottes gefunden. Die Frage, die die Leute immer sich stellen, aber Reinhard, welche Verheißung ist für mich? Reinhard, welche Verheißung? Brauche ich einen Rema? Hört zu. Sorry, dass ich jetzt eure, im Englischen sagt man so schön, I'm going to bust your bubble. Ich werde eure Blase zum Platzen bringen. Aber ich stimme nicht überein mit der Lehre vom Rema und Logos. Ich kann nicht damit übereinstimmen. Weißt du, warum ich nicht übereinstimmen kann? Ich habe das früher selbst gepredigt. Ich habe das auch übernommen. Eines Tages habe ich mir die Aufgabe gemacht, ich werde nichts mehr übernehmen, was egal, welcher Mann Gottes auf der Welt predigt. Ich werde keine Predigten im Internet anhören. Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, stimmst du mit Joseph Prince überein? Ich habe bis heute keine einzige Predigt von Joseph Prince gehört. Keine Ahnung, was der Mann predigt. Ich höre so gut wie nichts an. Ich habe mich eines entschlossen. Ich gehe auf meine Knie mit der Bibel, mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was ich anhöre. Ich predige jetzt über das Internet, die Leute hören mich über Internet und ich sage, ich höre nichts im Internet. Sorry. So bin ich eben. Eigentlich fast wie ein Widerspruch. Der Renner sagt, hört sich nichts im Internet an und er hört sich nichts an und jetzt predige ich über das Internet und ihr hört euch ihn an. Ich mache das eben so. Aber ich empfehle euch auch sehr, Knie und der Heilige Geist und die Bibel ist das Beste, was ihr noch hören könnt. Und da habe ich mich einmal entschieden, Folgendes zu tun. Ich habe mich entschieden, jedes einzige Wort studieren, wo das Wort Rema im Griechischen vorkommt und wo das Wort Logos im Griechischen vorkommt. Ich habe das komplett, jedes einzelne mir angeschaut. Und da habe ich gemerkt, dass diese zwei Worte ja eigentlich wechselweise verwendet wurden. Da gab es dieselbe Aussage zweimal und einmal steht Logos und einmal steht Rema. Was wurde uns durch diese Lehre gelehrt? Es wurde uns gelehrt, dass du brauchst dieses Rema. Du brauchst diese besondere Offenbarung. Das Wort muss lebendig sein. Dann kannst du es für dich persönlich annehmen. Schau her, jede Verheißung, sagt die Bibel Gottes, so viele Verheißungen es gibt, durch Jesus Christus und durch sein vollbrachtes Werk wurde jede Verheißung zum Rema. Lass mich das noch einmal sagen. Durch das vollbrachte Werk des Kreuzes wurde jede einzelne dieser mehr als 7000 Verheißungen für dich zum Rema. Schau, was die Bibel sagt. So viele Verheißungen Gottes es sind. Das heißt, du suchst dir aus, welche du nimmst. So viele es gibt. Zweitens, in ihm ist das Ja. In ihm wem? In Christus. Der Zusammenhang ist klar. Spricht von Jesus Christus. Christus hat am Kreuz Ja gesagt zu jeder Verheißung Gottes. Wenn du ein Rema warten willst, ist gut. Ich kenne diese Erlebnis, wo ein Wort herausspringt, ist ja wunderbar. Wunderbar. Aber wenn du willst, kannst du jede Verheißung nehmen und sagen, Christus am Kreuz hast du Ja dazu gesagt. Die gehört mir, die nehme ich mir jetzt. Christus, danke, dass du Ja dazu gesagt hast. In ihm ist das Ja, in dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Drittens, in ihm auch das Amen. Wisst ihr, was das Wort Amen bedeutet? Das Wort Amen ist kein griechisches Wort, obwohl das Neue Testament, die Manuskripte sind in Griechisch. Das Wort Amen ist ein hebräisches Wort, das niemals übersetzt wurde. Es wurde nur übernommen. Amen ist hebräisch. Auf Griechisch Amen. Auf Deutsch Amen. Auf Englisch, Amen. Auf Portugiesisch, Amen. Auf Chinesisch, Amen. Auf Russisch, Amen. Es ist immer Amen. Das Wort Amen ist nicht das Schlusswort im Gebet. Das Wort Amen im Hebräischen bedeutet, es hat die Wurzel, nämlich treu. Und wenn wir anschauen, was das Wort Amen wirklich bedeutet, eine Wurzel, dann bedeutet es so viel. Gott ist treu, darum ist das absolut, was hier gesagt wird. Das ist die Wurzel. Es hat zu tun mit der Treue Gottes. So hier sagt Paulus Folgendes. Jede Verheißung, die es gibt, Jesus Christus hat ja dazu gesagt, und weil Jesus Christus treu ist, gehört sie uns. Und dann sagt er weiter, viertens, Gott zum Lob. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Verheißung annimmst und sie erlebst und du das in deinem Leben erfahren hast, was Christus am Kreuz getan hat, dann bekommt Gott das Lob. Wir reden so viel von Gott soll gelobt werden und geben wir Gott das Lob und geben wir Gott die Ehre. Hör zu, niemals bekommt Gott so viel Lob und Ehre, als wenn du eine Verheißung nimmst und durch das Vollbracht des Kreuzes, des Werk des Kreuzes sich zu deinem Eigen machst. Dann bekommt Gott wirklich Lob. Und letztens, durch uns. Interessant. Nicht durch Gott, durch uns. Wir entscheiden, wie viele dieser Verheißungen wir uns annehmen. Wir entscheiden, zu wie vielen dieser Verheißungen, zu denen jetzt Jesus bereits Ja und Amen gesagt hat, wie viele dieser Verheißungen wir in unserem Leben erleben. Zweifel muss weg, nehme der Glaube muss her. Viertens, wie können wir ein Leben leben, wo wir diesen Erzfeind des Zweifels in unserem Leben nicht tolerieren? Wir müssen entschlossen sein, dem Wort Gottes mehr zu glauben, als das, was wir fühlen und das, was wir sehen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor 1,5 Monaten in etwa war ich in Amerika, in Seattle. Es war genauso in dieser Zeit. Mein Flug war gebucht, das haben wir schon im vorigen Jahr so ausgemacht. Es war eine Gemeinde, die dort wollte, dass ich dort predige. Ich habe lange darüber gebetet, soll ich fahren oder soll ich nicht fahren. Ich war mir dann klar, dass der Herr möchte, dass ich rüberfliege. Und ich kam dort drüber. Es war eine mexikanische Gemeinde, eine hispanische Gemeinde. Und am Samstagnachmittag, es war bereits Versammlungsgebot, diese Gemeinde hat gesagt, Rainer, du bist hier, du sagst den Flug nicht ab, wir sagen auch nichts ab. Ich habe gesagt, ja, aber was ist, wenn hier die Polizei reinkommt? Wir wollen, dass wir hier eine Veranstaltung haben. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr das so macht, ich mache das auch so. Es waren etwa 100 Leute. 100 Leute zusammen, gewaltige Dinge sind geschehen, ganz herrliche Dinge. Dann kamen wir am Samstagnachmittag, da wollten die, dass wir uns zu treffen. Die wollten da mich etwas ehren, die haben in einem Haus, haben uns getroffen, mit Garten. Die haben da mexikanisch aufgekocht, so richtig mexikanisch. Mexikaner haben mexikanisch gekocht. Eine Herrlichkeit, sage ich euch mal. Wirklich ganz köstlich. Und die haben da gekocht, es waren circa 30 Leute in dem Haus zusammen. Gekocht, gelacht, Spaß gehabt, einfach Gemeinschaft. Nichts Geistliches, nur so Gemeinschaft. Ich sitze dann im Wohnzimmer und rede mit einigen Leuten. Gegenüber von mir auf dem Sofa sitzt eine Dame mit 74 Jahren. Und ich sehe, wie die Dame dort sitzt und wie eine andere Dame neben ihr sitzt und die massiert ihr ganz sorgfältig, so die linke war es, ganz sorgfältig massiert sie den Arm. Und ich sehe, wie diese andere Dame den Arm sorgfältig massiert, wie die ist 74 Jahre immer sagt, au, au, Tränen der Schmerzen kommen herunter. Au. Diese Frau hatte eine, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt man eine frozen shoulder, eine steife Schulter. Ärzte haben gesagt, da gibt es nur Operation. Jetzt wegen dem Virus wird keine Operation gemacht, denn das ist nicht lebensnotwendig. Müssen wir warten, bis man wieder halt es gibt. Die Tochter dieser Frau war Pastorin. Die waren aus der Dominikanischen Republik. Die kenne ich seit einigen Jahren. Und ich sehe, diese Frau konnte die Schulter nicht mehr bewegen, also konnte sie nicht heben, auch nicht ein Stück. Wirklich furchtbaren Schmerzen, Qualen. Und ich schaue, ich sitze gegenüber mit den Leuten neben mir auf der Couch, ich schaue gegenüber und ich denke mir, ach, die arme Frau. Oh, oh, oh. Plötzlich sagt die Tochter zu mir, die ist vielleicht so um die 50, sie hat zu mir etwas gesagt, was ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Niemand hat mir je sowas gesagt. Sie hat gesagt, sie war ganz, ganz bestimmt, weißt du, so richtig. Sie hat gesagt, Pastor Reinhard, seit 3 Monaten bete ich für meine Mutter. Seit 3 Monaten flehe ich Gott an, meine Mutter zu heilen. Seit 3 Monaten habe ich sie mit Öl gesalbt. Nichts hat sich geändert. Ich bin 4 Stunden hierher gefahren. Richte meine Mutter. Sie hat nicht gesagt, bet für sie, sie zu heilen, sondern richte meine Mutter. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Ein junger Mann saß neben mir, einer meiner geistlichen Söhne, André heißt er. Ich sage, André, machen wir's. Ich ging hin zu dieser Frau. Was habe ich gefühlt? Die Salbung des Heiligen Geistes. Nichts. Ich habe nichts gefühlt. Ich habe weder Glauben gefühlt, noch habe ich eine Salbung gefühlt. Das Einzige, was ich gefühlt habe, ist einen vollen Bauch von vielen mexikanischen Essen. Ich dachte mir, eigentlich wollte ich mich jetzt am liebsten auf die Couch legen, die Füße von mir strecken und dieses Essen verdauen. Oder einen Schnaps, damit das besser geht, aber den gab es dort nicht. Ich habe absolut kein geistliches Gefühl in mir gehabt. Nichts, wirklich 0, 0, 0. Im Gegenteil, sogar negativ 10 vielleicht. Da war keine Atmosphäre, da war keine christliche Musik, da war kein Lobpreis, da war gar nichts. Da war ein Wohnzimmer voll von circa 30 Mexikanern, die Lärm gemacht haben. Jeder hat mit jedem geredet, alles war durcheinander und jeder hat den Bauch voll gehabt vom Essen. Ich bin hingegangen zu dieser Frau und ich habe für sie gebetet. Wir haben das alles gefilmt. Jemand anders hat das gefilmt. Ich habe das auf meinem Handy, kann ich euch mal gerne schicken darüber, wenn ihr wollt, nach Liechtenstein. Und ich bete für diese Frau. Ich habe diese Schulter befohlen, sich zu wieder bewegen. Ich habe allen diesen befohlen zu gehen. Und plötzlich, ich nehme diese Arme und hebe den Arm der Frau hoch und diese Frau war völlig geheilt. Schmerzfrei, geheilt, schwang die Schulter herum, ist alles auf Video. In einem Augenblick völlig geheilt. Die Frau, alle haben geheult im Raum, die Leute beginnen zu schreien, zu heulen, zu jauchzen, zu jubeln, zu tanzen. Und dann sagte die Mutter zu mir, jetzt kann sie sich wieder selbst anziehen, jetzt kann sie wieder selbst essen, jetzt kann sie sich selbst duschen, jetzt kann sie selbst die Haare richten. Und dann hat sie sofort die erste Sache, die sie probiert hat, ihren eigenen Pullover anzuziehen. Und sie konnte den Pullover anziehen. Das war am Samstagnachmittag. Sonntag kam sie zu mir und sagte, schau, Reinhard, ich habe mich heute selbst geduscht. Ich habe mich heute selbst gekleidet. Ich habe das gemacht. In einem Augenblick völlig geheilt. Wisst ihr den Fehler, den wir Christen oft machen? Wir warten, bis wir etwas spüren, um dann zu glauben. Wie oft wurde mir gesagt, Reinhard, willst du Lobpreismusik, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass du weissagen kannst? Ich habe gesagt, du kannst mich mitten in die Hölle setzen und ich kann weissagen. Das hat doch nichts mit Gefühl zu tun. Wir Christen haben leider gelernt, das, was wir fühlen und das, was wir sehen, mehr zu glauben als das, was im Wort Gottes steht. 1. Korinther 14, Vers 31 sagt, ihr könnt alle weissagen. Da steht nicht, ihr könnt alle weissagen, wenn die Atmosphäre passt, wenn ihr ein gutes Gefühl habt, wenn ihr dieses tolle geistliche Gefühl habt, dass jetzt alles passt. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Das, was Gott sagt, dem glaube ich mehr als das, was ich fühle und das, was ich mit meinen eigenen Augen sehe. Debbie hat ein wunderbares Erlebnis. Und sie wird euch dieses Erlebnis selbst erzählen. Jetzt kommt sie, meine liebe Frau. Ein Erlebnis, das so gewaltig ist und so außergewöhnlich ist, das ist erst vor kurzem geschehen. Und es hat genau mit dem zu tun, dass wir dem mehr glauben, was das Wort Gottes sagt, als das, was wir fühlen oder das, was wir sehen. Schau, wie sie alle lächeln, Mäuschen, wenn du hier bist. Hi! Debbie hat mich gebeten, dass ich das auf Englisch sagen kann, ich das übersetze. Also los geht's. Okay. Für die zuschauen, die meine liebe Debbie nicht kennen, das ist Debbie, meine liebe Frau, seit fast 34 Jahren. Ihr Lichtenschein kennt sie alle, habt ihr so tief ins Herz geschlossen. Sie liebt euch auch so. Amen. I don't know, you guys probably don't know, but since last August I started training to run a marathon. Ihr wisst das wahrscheinlich nicht, aber letzten August habe ich begonnen, ein Marathon-Training aufzunehmen. And so my son writes me every week a program that I have to follow. Mein Sohn schreibt mir jede Woche einen Trainingsplan zusammen, den ich machen muss. And last month we were in another city. Letzten Monat waren wir in einer anderen Stadt. And so I didn't have the normal place where I usually run. Und ich hatte nicht den normalen Platz, Ort, wo ich immer hier laufen gehe in Sao Paulo. And so we were in a hotel, so I was running on a treadmill. Wir waren im Hotel, also bin ich auf dem Laufband laufen gegangen. And I just did something really stupid. Ich habe etwas sehr Dummes getan. And I got thrown off the treadmill. Und ich wurde von dem Laufband runtergeworfen. And in this hotel, the treadmill was very, very close to the wall. Und in diesem Hotel war dies, sagt man Laufband auf Deutsch? Yeah. Ist das richtig? I think so. Okay. Von diesem Laufband wurde das war ganz nah an der Wand und ich wurde da runtergeschleudert. And my leg got pushed up against the wall and my body got thrown up against the against my leg or my ankle. Mein Knöchel, mein Fußknöchel. So. Und mein Körper wurde eingeklemmt zwischen der Wand und dem laufenden Laufband. And immediately my ankle swelled up. Sofort wurde mein Enkel ganz geschwollen. And it was very painful. War sehr schmerzhaft. And then we got on the airplane and we went home. Wir gingen zum Flugzeug und wir flogen nach Hause. And then I put ice on it. Ich habe Eis draufgegeben. And then that Reinhard said the next day, just stay in bed and just rest. Und Reinhard hat am nächsten Tag zu mir gesagt, bleib einfach im Bett und ruh dich aus. So I was sitting on the bed. Ich bin in meinem Bett gesessen. And I was doing biblical meditation. Und ich habe biblisches Meditieren gemacht. If you don't know what that is, wenn du nicht weißt, was das ist, it's taking like a verse of the Bible. Wir nehmen einen Bibelvers. And you just think about it over and over and over again. Und du denkst immer wieder, grübelst immer wieder darüber nach. And you see the verse in your imagination. Und in deiner Vorstellungskraft siehst du diesen Bibelvers. And so I was thinking about the Bible verses. Und ich habe die Bibelverse genommen und nachgedacht. Where Jesus is in me and I am in Jesus. Wo Jesus in mir ist und ich in ihm, in Christus. And I started concentrating on those words. Und ich habe mich auf diese Worte konzentriert. And I closed my eyes and I was seeing Jesus standing in front of me. Und ich habe meine Augen geschlossen, ich habe Jesus vor mir stehen gesehen. And then I saw how Jesus stepped inside of me. Und ich habe gesehen, wie Jesus in mir hineingetreten ist. And then I saw him looking out through my eyes. Und in meiner Vorstellungskraft sah ich, wie Jesus durch meine Augen rausschaute. And he was using my hands. Er hat meine Hände verwendet. It was like he would move my feet where he wanted me to go. Er hat meine Füße dorthin geleitet, wo er gehen wollte. And my mouth he used to talk to the people he wanted to say things to. Er hat meinen Mund verwendet, um zu den Leuten das zu sagen, was er sagen wollte. And then I had the picture again of me and Jesus standing in front of each other. Und dann hatte ich dieses Bild wieder, dass Jesus mir uns gegenüberstanden. And then this time I stepped into Jesus. Und dieses Mal bin ich in Jesus hineingestreten. And then I was looking out through his eyes. Und dann habe ich durch die Augen Jesus rausgeschaut. And I saw he was all around me and I was protected inside of him. Und ich sah, dass er komplett um mich herum waren. Ich war in ihm drinnen geschützt. And so, I don't know how many of you watching this know that we have just adopted or we're in the process of adopting a new son. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber wir haben gerade einen Jungen adoptiert. And so, he's 15 years old. Er ist 15 Jahre alt. So now we're a teenager in the house again. Jetzt haben wir wieder einen Teenager bei uns zu Hause. We're watching a lot of Marvel films. Wir sehen viele Marvel-Filme an. And I had the thing that went through my mind as I'm standing inside of Jesus looking out through him. Und was ich in meinen Gedanken sah, ich war in Jesus und schaute durch ihn hinaus. It was like there's this force field around me. Da war dieses Kraftschild umfeld um mich herum. And when you're watching these science fiction movies, wenn du diese Science Fiction Filme anschaust, you see that when somebody's shooting at this spaceship or whatever, dann siehst du, wie jemand auf dieses Raumschiff schießt. They can't get through the force shield. Die kommen durch dieses Schutzschild nicht durch. And so I was thinking that this is me inside Jesus, and nothing can get through this force shield. Und ich habe gesagt, das bin ich. Ich bin in Jesus. Da kommt nichts durch dieses Schutzschild durch. And then I thought, what if that's true? Then why do I have this swollen ankle? Why do I have pain? Dann habe ich mir gesagt, aber Moment mal, wenn das wirklich die Wahrheit ist, warum habe ich Schmerzen und einen geschwollenen Knöchel? And then I was like, I heard a voice in my head. Und dann habe ich diese Worte in meinem Kopf gehört. So I'm believing it was the Lord speaking to me. Ich glaube, das war der Herr, der zu mir gesprochen hat. And that just said, it's an illusion. Der hat gesagt, es ist eine Illusion. And if you believe the illusion, then it becomes truth in your life. Wenn du die Illusion glaubst, wird die Illusion zur Wahrheit in deinem Leben. And so I started saying, okay, I don't want this illusion in my life. Ich habe gesagt, okay, ich will diese Illusion nicht in meinem so Leben. So I started rejecting this illusion in the name of Jesus. Ich habe diese Illusion im Namen Jesus abgewendet. And I said, no, the truth is, I am protected, nothing can get to me. Und ich habe gesagt, die Wahrheit ist, ich bin geschützt, nichts kann an mich kommen. And so I got out of bed and I walked down the stairs. Ich stieg aus dem Bett heraus und ich ging die Stiegen hinunter. And then there was the director of our orphanage was staying with us for the weekend. Die Direktorin unseres Waisenhauses, die war für diese Zeit bei uns. And she looked at me and she said, "Wow, you're walking better." Sie sagte, "Wow, David, du gehst bereits viel besser." So I think, yeah, it's an illusion. I'm rejecting it. It's working. Und ich habe gesagt, ja, ich weise diese Illusion ab und das funktioniert auch wirklich. And so I the next day we went to this Bible school that Reinhard opened. Am nächsten Tag sind wir zu dieser Schule gefahren, die Reinhard dieses Jahr begonnen hat, Schule des Prophetischen Übernatürlichen. And then I gave testimony about exactly what I'm telling you. Und da habe ich ein Zeugnis darüber gegeben, was ich euch erzählt habe. And I just started jumping up and down to show the people that I was healed. Und ich bin gesprungen vor diesen Leuten, um ihnen zu beweisen, dass ich tatsächlich geheilt bin. And so every time now when I have these pains or something comes that's not supposed to be there. Jedes Mal, wenn ich irgendwelche Schmerzen habe oder es kommt jemand, das nicht hier sein sollte, nicht hier sein sollte. I always think. Dann denke ich. This is an illusion. I reject this in the name of Jesus. Du bist eine Illusion. Dich weise ich ab im Namen Jesus. And then I just live in the truth of I am totally protected in Jesus. Und ich lebe in der Wahrheit. Ich bin in Jesus völlig geschützt. Amen. Und wisst ihr? Was sie euch nicht gesagt hat, sie ist am nächsten Tag laufen gegangen. Oh yeah, I forgot that part. Laufen! Es war an einem Tag mit geschwollenen Knöcheln, wirklich geschwollen, aber sehr geschwollen. Im Bett, am nächsten Tag ist sie laufen gegangen. Hör zu, was ist unser großes Problem, das wir heute immer wieder haben? Und das öffnet im Zweifel nämlich Tor und Tür. Wir glauben dem mehr, was wir fühlen und was wir sehen, als dem, was das Wort Gottes sagt. Und ich weiß, dass jetzt viele Leute jetzt alles Mögliche in ihnen hebt sich hoch, weil leider Gottes vieles auch uns falsch mitgeteilt wurde durch eine Glaubensbewegung, die uns die falschen Dinge versucht haben einzutrichtern. Aber was ich sage, ist Folgendes. Wenn Gott etwas klar sagt und ich etwas anderes fühle, dann muss ich mich entscheiden, was ist jetzt die Wahrheit, was Gott sagt oder was ich fühle. Wenn Gott klar etwas sagt und ich etwas anderes sehe, was ist die Wahrheit? Das, was Gott sagt oder was ich sehe. Wenn ich auf das vertraut hätte oder dem mehr geglaubt hätte, was ich fühle und was ich sehe, hätten wir heute nicht diese Häuser und über 200 Kinder. Ganz sicher nicht. Denn unser eigenes Erlebnis in den letzten 6 Jahren hier in Brasilien war immer wieder das. Wir mussten uns immer wieder entscheiden. Glauben wir, was wir fühlen? Glauben wir, was wir mit den natürlichen Augen sehen? Oder glauben wir, was Gott sagt? Und wenn wir uns entschlossen haben, unser Herzen für Zweifel zu schließen und das zu glauben, was Gott sagt, waren immer Finanzen da, waren immer Wunder da, waren immer Heilung da. Immer war das da, was Gott in seinem Wort versprochen hat. Nummer 5. Wir müssen entschlossen sein, unseren Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Danke, Liebe. Bye, see you later. No, I have things to do. Sorry. Okay. Sie geht, sie hat viel zu tun heute. Hört zu. Nummer 5 und letztens. Ihr seid sehr geduldige Zuhörer. Wir müssen entschlossen sein, unseren Fokus auf das Richtige zu legen. Das ist ein Geheimnis, das der Herr mir offenbart hat, das so klar im Wort steht. Aber das war für mich so ein Schlüssel, was den Zweifel betrifft. Die Frage ist nämlich, wie schleicht sich Zweifel in unserem Herzen ein? Die Frage ist, wie kommt diese kleine, harmlose, weiße Wolke und kann plötzlich unser Leben so sehr zerstören und kann so viel Zerstörung bringen? Das ist die Frage. Die Geschichte, die für mich so logisch ist, die das Ganze so wunderbar her, ich werde es mir in die Mitte geben, damit ich wieder in der Mitte bin. Sorry, meine lieben Freunde, so her. Das ist die Frage. Matthäus Kapitel 14 ist für mich ein wunderbares, herrliches Kapitel, wo Petrus im Wasser gegangen ist. Und wahrscheinlich alle kennen diese Geschichte gut. Matthäus 14 von Vers 24 weg, da sehen wir, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Klare Aussage. Wellen, Wind, alles wurde umhergeschmissen. Und da waren diese Jünger in dem Boot. Dann kam Jesus daher. Ihr könnt das, ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen, um der Zeit willen. Jesus ging auf dem Wasser. Die Jünger waren erschrocken, die haben so geschrien. Und als Petrus erkannt, dass das Jesus ist, da sagt Petrus zu Jesus, wenn du es bist, dann sag, dass ich kommen soll. Hör zu. Petrus stieg aus dem Boot. Und was oft nicht verstanden wird, war Folgendes. Petrus wandelte am Wasser im Glauben. Wenn Petrus nicht Glauben gehabt hätte, wäre Petrus nicht am Wasser gegangen. Und wisst ihr, oft haben Leute die Vorstellung, Petrus ging am Wasser, das ganz ruhig war. So sanftes, ruhiges Wasser, alles eben. Nein, als Petrus am Wasser ging, war das Wasser turbulent. Da waren riesige Wellen. Der ganze See war von Wellen hin und her geworfen, hin und her gerissen. Also Petrus ging nicht auf ruhigem Wasser, Petrus ging auf wilden Wellen. Und dann sagt die Bibel etwas ganz Interessantes, nämlich in Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu zweifeln. Hör zu. Beide Erzfeinde des Glaubens sind hier. Petrus ging am Wasser im Glauben. Vers 30 sah, er fürchtete sich. Er ist der Erzfeind des Glaubens. Aber er ließ auch den Zwillingsbruder mit rein. Die zwei kommen immer zusammen. Erinnerst du dich? Furcht und Zweifel sind die Zwillingsbrüder der Erzfeinde des Glaubens. Warum wissen wir, dass er auch gezweifelt hat? Denn Jesus sagt in Vers 31 zu ihm, er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus tadelt ihm im 31. Vers für den Zweifel und im 30. Vers steht, dass er sich gefürchtet hat. Furcht und Zweifel gehen Hand in Hand. Die Frage ist jetzt folgendes. Wie hat er Zweifel in sein Herz gelassen? Weißt du, für mich ist das schon interessant. Es kann jemand bereits am Wasser gehen. Stell dir mal vor, das Wasser hat ihn bereits getragen. Die Leute reden viel von dem Petrus, der gesunken ist. Aber wer redet von Petrus, der am Wasser gegangen ist? Hast du das schon gemacht? Er ist am Wasser gegangen. Petrus hatte so viel Glauben, dass er tatsächlich am Wasser gegangen ist. Und ich habe eins habe ich nie verstanden von diesem Abschnitt. Das war mir nie klar. Bis plötzlich Tages habe ich das erkannt. Wie kann ein Mann, der bereits im Glauben am Wasser geht, der bereits erlebt, physisch erlebt, dass das Wasser ihn trägt. Wie kann dieser Mann aufhören zu glauben und beginnt dann unterzugehen? Wie geht das, wenn du das wirklich erlebst? Wisst ihr, ich kenne so viele Leute, die haben Wunder mit eigenen Augen gesehen, die haben Wunder erlebt und dennoch haben sie ihr Herz aufgemacht für den Zweifel. Und das ist das, wo dann Furcht mit hineinkommt und die Zwillingsbrüder sind in unserem Herzen und dann beginnen wir unterzugehen. Schau her. Vers 30 sagt, gib dir den Schlüssel. Als er den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, Herr, Moment mal. Er hat auch den Wind gesehen, als er im Boot war. Er hat auch den Wind gesehen, als er aus dem Boot stieg. Er hat auch den Wind gesehen, als er bereits im Wasser ging. Der hat den Wind immer gesehen. Ich verstehe nicht. Warum steht hier, als er den Wind sah, fürchtete er sich? Aber als er den Wind vorher sah, hat er sich nicht gefürchtet. Was ist das? Und ich habe mir das im Griechischen angeschaut. Dieses Wort für sah ist ein anderes Wort, das im Griechischen oft verwendet wird für das Wort zu sehen. Da gibt es verschiedene griechische Worte. Und dieses Wort, als er diesen Wind sah, es ist erstens in der aktiven Form ausgesprochen. Also er hat aktiv auf etwas hingesehen. Aber eine der Bedeutungen für das Wort sah in Vers 30 im Original Griechischen ist, seine Aufmerksamkeit darauf zu legen. Als er im Boot war, sah er den Wind, aber seine Aufmerksamkeit war auf Jesus. Als er aus dem Boot stieg, sah er den Wind, aber seine Aufmerksamkeit war auf das Wort Jesus, komm. Und plötzlich änderte er seine Aufmerksamkeit. Den Wind hat er immer gesehen. Die Tatsache hat er immer gesehen. Leute haben mich oft beschuldigt und gesagt, Rainer, du lehrst die Leute, die sollen die Tatsachen ignorieren und verleugnen. Das lehre ich niemandem. Niemanden. Ich lehre den Leuten, das, was Gott sagt, mehr zu glauben als alles andere in der Welt. Das lehre ich den Leuten. Niemals habe ich irgendjemand gelehrt, ignoriere die Tatsachen, verleugne die Tatsachen oder rede, als ob sie nicht existieren. Nein, nein, der Wind war da. Das Meer war wild. Das war alles da. Nur, seine Aufmerksamkeit war auf Jesus und das, was Jesus gesagt hat. Und solange es so war, ging er auch am Wasser. Und was ich in meinem Leben gelernt habe, ist Folgendes. Wenn ich meinen Fokus ändere, mache ich mein Herz für Zweifel auf. Schau, Gott sagt eine Sache zu dir. Wir glauben das, wir beginnen es anzunehmen. Wir beginnen am Wasser zu gehen. Und was geschieht? Wir ändern unseren Fokus. Wir legen unseren Fokus plötzlich auf etwas anderes. Ich habe diese letzten 2 Monate in etwa habe ich ständig in meinem Leben eine Entscheidung treffen müssen. Eigentlich fast täglich. Worauf lege ich meinen Fokus? Ich bekomme Nachrichten ständig. Reinhard, der Coronavirus, der ist angesteckt. Ich hatte in der letzten Woche mit einer ganzen Anzahl Menschen persönlichen Kontakt, die vom Virus angesteckt sind, die Fieber haben, die getestet wurden, die positiv sind. Ich habe sie umarmt und ich habe für sie gebetet. Reinhard, das ist doch nicht vernünftig. Es ist nicht vernünftig, wenn du nicht glaubst. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht. Ich sage auch niemand, er soll das machen, was ich tue. Sage ich auch nicht. Sage ich nicht und sage ich niemand und werde ich niemand sagen. Ich lebe aus meinem Glauben, du musst aus deinem leben. Ist mir völlig klar. Und ich verurteile auch niemanden, der nicht so glaubt, wie ich es glaube. Das würde ich niemals tun. Aber ich möchte dir eines sagen. Ich habe in den letzten Wochen ganz bewusst mich immer entscheiden müssen, worauf lege ich meinen Fokus. Mein Jesus, der mich beauftragt hat, die Hände auf die Kranken zu legen, auf den lege ich mehr Fokus, wie auf die Kranken, die womöglich mich infizieren könnten. Denn mir ist völlig bewusst, wenn mein Fokus sich ändert, öffnet sich mein Herz für Zweifel. Wenn mein Herz für Zweifel sich öffnet, dann ist der Erzfeind des Glaubens in meinem Herzen. Und wenn der Erzfeind des Glaubens in meinem Herzen ist, dann wird der Glaube nicht mehr die Resultate bringen, die er in meinem Leben bringen soll. Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Darum ignoriere ich die Warnungen. Nein, aber meinen Fokus lege ich nicht darauf. Ich habe dem nie gesagt, hey, ignoriere einfach, was mit dem Knöchel geschehen ist. Ich habe gesagt, Liebling, setz dich auf dein Bett und meditiere. Nimm die Wahrheit an, die bereits dir gehört. Setz dich auf dein Bett, entspann dich, ruh dich aus, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Zwang. Aber geh in dein Herz. Das habe ich dir gesagt. Liebling, wenn du den ganzen Tag im Bett sitzen musst und in dein Herz gehen musst und die Wahrheit der Heilung in deinem Herz verinnerlichen musst, dann mach das doch den ganzen Tag. Ich kümmere mich um das Haus, ich kümmere mich um die Jungen, ich kümmere mich um alles. Setz dich am Bett, aber geh in dein Herz. Und nach einigen Stunden ging sie und am nächsten Tag lief sie. Meine Freunde, immer wenn wir den Fokus ändern, machen wir unser Herz für Zweifel aus. Auf immer wenn wir den Fokus ändern, geben wir dieser kleinen harmlosen Wolke Eintritt in unser Herz. Und die hat das Potenzial, uns alles zu rauben und zu zerstören, was Christus durch sein Werk uns gegeben hat. Darum, schau auf die Umstände, aber fokussiere dich auf Jesus und sein Werk. Das mache ich. Ich schaue auf den Wind, ich schaue auf die Welt, ich sage, ja, ihr seid da, aber mein Fokus liegt auf Jesus und sein vollbrachtes Werk. Denn immer, wenn wir unseren Fokus ändern, geschieht Folgendes. Unser Herz öffnet sich. Das geschieht sehr subtil. Darum, ich weiß, viele Prediger haben gepredigt, schau nicht darauf. Das predige ich nicht. Ich sage, fokussiere dich nicht darauf. Petrus hat auf die Wind und die Wellen geschaut. Aber als er sie sah, im Griechischen, als er sie anblickte, als er dahin blickte, als er seinen Fokus darauf lenkte, als er aktiv wurde im Hinblicken und im Fokussieren, dann begann er sich zu fürchten. Und dann sagte Jesus, warum zweifelst du nicht? Und beide Erzfeinde waren in seinem Herzen und er beginnt unterzugehen. Freunde, ich habe völlig vergessen dieses prophetische Wort, das der Herr mir im April 2019 gegeben hat für Europa. Ich wurde erst erinnert, als der ganze Virus begonnen hat. Konnte mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, Christiane war sogar dort in diesem Gottesdienst, nicht wahr? War die nicht dort in Polen? Ihr war dort. Und ich denke schon, oder vielleicht nicht, aber ich denke schon. Und erst nachher wurde mir dieses Wort zugespielt. Ich habe gesagt, Reinhard, du hast doch dieses ganze Sache ein Jahr vorher prophezeit. Und wisst ihr, viele Leute haben ihren Augenmerk darauf gelegt, der Reinhard hat prophezeit, dass dieses Chaos in Europa kommen wird. Aber wenige haben ihr Augenmerk darauf gelegt, dass der Herr gesagt hat, bereitet euch vor. Liebe Freunde in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, das ist unsere Zeit. Das ist die Zeit der Gemeinde Jesu Christi. Ihr Herz zu schließen für Furcht und für Zweifel, aufzustehen und Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind die Antwort, wir haben die Antwort. Jetzt ist die Zeit, zu zeigen, was wirklich in unserem Herzen ist. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch herauffordern, ich möchte euch vielleicht auch wachrütteln. Ich möchte euch sagen, Freunde, wenn wir in unserem Herzen Furcht und Zweifel gehabt haben, jetzt ist die Zeit, dass wir sagen, ich wende mich ab vom Zweifel. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott hat es gesagt, ich glaube es. Jetzt ist die Zeit zu sagen, ich lege meinen Fokus auf das, was der Herr sagt. Jetzt ist die Zeit zu sagen, das vollbrachte Werk des Kreuzes ist absolut. Alle Verheißungen sind ja und Amen. Durch Jesus Christus in ihm. Und wenn wir anerkennen und aufzustehen beginnen und sagen, Herr, ich lebe jetzt in diesem wahrhaftigen, simplen Glauben. Wisst ihr, Glauben ist ja nichts Kompliziertes, es ist ja so simpel. Es ist ja nichts, kein Krampf und keine Anstrengung. Mein Glaubensleben ist weder Krampf noch Anstrengung. Ich lebe ein entspanntes Leben, wie man sich es nur vorstellen kann. Aber ich lebe ein Leben im nehmenden Glauben. Und ich schließe mein Herz für Zweifel und den Zwillingsbruder Furcht. Die lasse ich nicht in mein Herz hinein. Darum, wenn die Umstände um mich herum schreien, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, dann sage ich, Vorsicht, dass du dein Augenmerk und deinen Fokus nicht auf die Dinge lenkst, die dein Herz öffnen für Zweifel, sondern Vorsicht, Reinhard, dass du dein Augenmerk auf Jesus lässt. Wisst ihr, ich habe folgende Gewohnheit. Ich hasse Wecker und damit schließe ich ab. Ich war sehr geduldig und war sehr toll. Ich habe Folgendes gemacht. Ich hasse Wecker. Wecker hasse ich. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren gesagt, Jesus, bitte weck du mich auf. Wenn immer du mich aufweckst, stehe ich auf. Ob es 1 Stunden Schlaf sind, 3 Stunden Schlaf oder 7 Stunden Schlaf. Ich stehe immer auf, wenn du mich aufweckst. Ich brauche nie einen Wecker. Wenn ich um Mitternacht ins Bett gehe und um 3 Uhr in der Früh aufstehen muss, weil ich zum Flieger gehe, brauche ich auch keinen Wecker. Jesus weckt mich immer auf. Immer, immer, immer, immer, immer. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Ich habe gelernt, wenn Jesus mich aufweckt, dann verbringe ich Zeit nur mit Jesus. Ich stehe nie auf, um in der Früh zu arbeiten. Ich stehe immer auf, um in der Früh meine intensive Zeit nur mit Jesus zu haben. Um mein Herz zu öffnen für ihn und für ihn und für ihn und für sein vollbrachtes Werk. Um mein Herz zu schließen für Furcht und für Zweifel. Und wenn wir das lernen, sind wir in die Ruhe eingegangen. Es besteht eine Ruhe für das Volk Gottes, Hebräer 4. Und wir können diese Ruhe eingehen. Und wir können mitten in dieser schwierigen Zeit den Leuten sagen, das vollbrachte Werk des Kreuzes funktioniert. Es steht. Es waren 1 Stunde und 20 Minuten. Leute, ihr wart so geduldig. Ich habe mich entschieden, ich werde euch jetzt gehen lassen, weil um 19 Uhr sind wir bereits wieder da. Und ich werde dann um 19 Uhr Zeit, werde ich Zeit nehmen, auch prophetische Worte freizusetzen. Ich habe immer wieder gesehen, wie Heilungen, Wunder, prophetische Worte geflossen sind von Leuten, die gar nicht wussten, dass sie zugesehen haben. Aber ich möchte einfach, dass ich auch euch Zeit gebe, jetzt so vielleicht euer Abendbrot zu richten, euch herzurichten für den Abend. Um 19 Uhr geht es weiter, da wird es keine Einleitung geben, da werde ich direkt mit dem Wort Gottes kommen. Und dann haben wir mehr Zeit, dann 19 Uhr, 2 Stunden in 21 Uhr, das ist für euch nicht zu spät. Ich habe also heute danach noch 2 Live-Veranstaltungen hier in Brasilien, aber es ist kein Problem. 19 Uhr, da werden wir uns Zeit nehmen, auch prophetisch zu dienen. Ich werde bitten, auch David dann hereinzukommen, dass auch sie den Herrn bittet um prophetische Worte. Ich werde meinen geistigen Sohn, den Daniel, der bei uns hier im Haus wohnt, der arbeitet jetzt im Büro, im oberen Stock zurzeit gerade, den werde ich dann auch hereinholen. Der war ja geplant, mit mir nach Deutschland zu reisen. Der Flug war ja auch gebucht, wurde ja auch storniert. Und wir werden dann am Ende des 19 Uhr Gottesdienstes, dann werden wir dann hier sein und werden auch dann prophetische Worte freisetzen und den Herrn, den Heiligen Geist bitten, dass er seinen Geist fließen lässt auf uns. Herzlichen Dank, ich möchte mal ein Gebet abschließen. Heiliger Geist, du bist toll, du bist der Beste, du bist der Wunderbarste und du bist unser köstlichster und herrlichster Freund. Herr Jesus, wir lieben dich, weil deine Liebe unser Herz ergriffen hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir danken dir für deine Liebe. Herr, wir sind uns so bewusst, dass ohne dich sind wir nichts, aber durch dich können wir alles. Alles vermögen wir durch Christus, nichts vermögen wir ohne Christus. Und Herr, wir geben hier unsere Bankrotterklärung ab, unsere Bankrotterklärung in uns selbst, aber unsere absolute Zuversicht in das, was am Kreuz geschehen ist. Und Herr, wir sagen, dass wir können nichts ohne dich, aber weil wir in Christus sind, vermögen wir alles und können wir alles. Und Herr, diesen kindlichen Glauben wollen wir stehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch diese Wellen fließt, dass die Leute, die das hören und sehen, dass ihr Herz ergriffen wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Leuten hilfst, du bist ja der Helfer, dass du den Leuten hilfst, dieses Wort anzuwenden. Heiliger Geist, ich bitte dich, wo Furcht und Zweifel herrschen, dass du den Leuten unter die Arme greifst und ihnen hilfst, dem abzusagen und dem zu widerstehen und ein Leben im Glauben leben. Heiliger Geist, wo Leute auf die Umstände gesehen haben und ihr Fokus gelenkt haben auf die Umstände und wo sie dadurch Zweifel in ihr Herz gelassen haben, wir bitten dich, dass du ihnen das klar aufzeigst, Heiliger Geist, wir bitten dich für biblische Buße, nicht Buße der Verdammnis, sondern biblische Buße, ein wahres Abwenden und Umwenden und Umkehren hin zu dem hin, was du für uns geplant hast. Um dieses bitten wir dich, Heiliger Geist, dass tausende Menschen aufstehen können durch diese Botschaft, ohne Furcht, ohne Zweifel, im kindlichen Glauben zu leben und der verlorenen Welt die Botschaft des vollbrachten Werkes zu bringen. Jesus lebt, er ist auferstanden, sein Sieg ist absolut und der ist für jeden zugänglich. Heiliger Geist, das bitten wir dich, dass tausende Menschen im deutschsprachigen Raum durch diese Botschaften ein siegreiches, herrliches, überwindendes Glaubensleben leben können und Hoffnung bringen werden, wo es heute keine Hoffnung mehr gibt. Herr, wir danken dir dafür. Wir vertrauen auf dich, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass dein Volk aufsteht und den Sieg des vollbrachten Werkes des Kreuzes weitergeben wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Meine lieben Freunde in Liechtenstein, meine lieben Freunde im ganzen deutschsprachigen Raum, ich war überrascht, wie viele Schweizer plötzlich auch teilhaben an diesen Sachen. Ich bekomme fast jeden Tag Mails aus der Schweiz, wie viele Schweizer plötzlich teilhaben an dem, was der Herr tut. Danke, lieber Michael, danke, Romy, danke, Christiane, danke an euch alle, die so toll und so brav uns geholfen hat, das zustande zu bringen. Am 19. Günther ist ja abgezwickt, den sehe ich nur seinen Arm, neben der Christiane, war auch Günther. An dich, mein lieber Freund, alles Liebe. Und lieber Gerd zu Hause, auch an dich alles Liebe und an alle eure Liechtensteiner, die ich so sehr ans Herz geschlossen habe und an alle meine Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sehen uns heute um 19 Uhr, morgen um 15.30 Uhr und 19 Uhr, Mittwoch um 15.30 Uhr und 19 Uhr und bald, wenn ich wieder in Europa bin, sobald das geht, bin ich schon wieder im nächsten Flieger und bin bei euch. Herzlichen Dank, wir freuen uns. Bis bald. Ciao, ciao.